gestern gestorben. Ihr sagte mir, dass ihr Freunde waret. Ja, mit ihm war man gerne zusammen. Er war ein guter Mensch und machte einem Lust, Mut zu werden, zusammen sein, ohne Angst zu haben. Das ist der Anfang. Wir müssen zusammenbleiben und dürfen uns nicht verletzen.